Für mich hat die Beschäftigung mit 68 durchaus auch einen eigenen biografischen Hintergrund, nämlich den, dass ich 1967 geboren wurde und insofern ein Kind der 68er bin. Das gilt aber erstmal nur vom Kalender her. Also der soziale Hintergrund meiner Familie ist durch und durch kleinbürgerlich aufgestiegen, das Proletariat groß geworden im Stadtrandgebiet von Hamburg in einer Siedlung, Neubausiedlung, Anfang der 70er Jahre gebaut und so weiter und so fort. Das ist mein Hintergrund insofern auch mit einem Bogen zur Popkultur. Nämlich gehöre ich als 67 Geborener zu der Generation, die als erste vollständig von dieser sogenannten Popkultur sozialisiert wurde. Und das ist dann der direkte Bezug zu 68 auch als politisches Thema. Meine Jugend fällt also in die 1980er Jahre. Das ist das Jahrzehnt, wo diejenigen, die als junge Menschen an 68 beteiligt waren und da auch kritisch aktiv beteiligt waren, zum Beispiel dann als Lehrer oder in irgendeiner Weise in die Gesellschaft beruflich Integrierte in den 80ern wieder auf uns stießen. Also das heißt, ein Großteil meiner Lehrerinnen und Lehrer sind 68er oder hatten zumindest einen Bezug zu den 68ern gehabt. Und ich bin sozusagen auch in diesem Milieu dann politisch sozialisiert worden, beziehungsweise könnte man ja auch mal sagen, dass die 80er selber, was emanzipatorische Politik angeht, durchaus in vielen auch radikaler waren als das, wofür 68 dann stand. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, dass wir 2018 haben. Und das sind jetzt 50 Jahre und mich interessiert schlichtweg, wie eine Generation, die in den letzten Jubiläumsjahrzehnten, also ab 78 war noch nicht so stark, aber spätestens dann ab 88, 98, 2008, ja sehr beigetragen hat zu diesem Mythos 68. Mich interessiert, wie die das heute sehen, sofern sie noch leben. Und da ist auffällig, dass mittlerweile dieses Thema 68 so als Spielmarke für wir waren alle mal radikal und dagegen ziemlich abgefrühstückt ist. Ich denke, dass wir auf den Mythos 68 später auch nochmal zurückkommen können. Vielleicht erstmal die Verbindung 68 und Popkultur. Es gibt ja einen sehr offensichtlichen Bezug und der besteht darin, dass für die Bewegung, die auch schon vor diesem Jahr 1968 sich angebahnt hat, dass da Beatmusik und Rock'n'Roll aus England und aus Amerika ganz entscheidend gewesen sind. Das hat, soweit ich das sehe, was mit einem Bedürfnis auch nach körperlicher Befreiung zu tun, sich nicht so zu bewegen, wie es vorgesehen war in den 50er, 60er Jahren. Wenn man sich heute diese Videos anguckt, wie da der Tanz zur Beatmusik vollzogen wird, kommt einem das als eine relativ harmlose Geschichte erstmal vor. Inwiefern würdest du sagen, bahnt sich dieses Bedürfnis nach Befreiung und auch nach körperlicher Befreiung da im popkulturellen Sinne erstmal an? Da bahnt sich ein Bedürfnis nach neuer Körperlichkeit an oder zumindest nach veränderten Körperlichkeit, Präsenz des Körpers. Und das heißt ja nicht einfach nur, dass man irgendwie körperlich in Erscheinung treten will, sondern das heißt übrigens ja auch sehr wichtig für Frauen und Männer gleichermaßen. Also wir sind da auch kurz vor dem Stichwort sexuelle Revolution. Das heißt erstmal, dass es offensichtlich neue Bedürfnisse gibt, sich als Mensch, als Jugendlicher, hauptsächlich auch Jugendliche in irgendeiner Weise gesellschaftlich, kulturell zu situieren. Jetzt muss man aber sagen, kurz mal zu diesem Stichwort Pop, das ist ja von vornherein als Popart sehr stark körperlich orientiert gewesen. Also was für mich ja immer wichtig ist oder allgemein wichtig ist, diese Collage von Richard Hamilton von 1956 zeigt zwei mehr oder weniger nackte Menschen in einem Wohnzimmer, ein Pin-Up-Girl und so ein Muskelprotz, der einen Tennisschläger hält, der eigentlich ein Lolli ist, auf dem steht Pop drauf, weil er von der Marke Pop ist. Was wir da haben, ist erstmal eine Verschiebung, dass dieser künstlerisch oder aus dem Kunstfeld kommende Begriff Pop schon Anfang der 60er Jahre sich kulturell erweitert hat. Also das heißt, ab den 1960er Jahren, und man kann da auch das Stichwort Swinging 60s nehmen, wenn man dann an England und speziell London denkt, ab den 1960er Jahren haben wir eine Popkultur. Das heißt, es werden verschiedenste Phänomene aus dem Bereich des Kulturellen unter dieses Vorzeichen Pop gestellt. Ganz stark die Musik und ganz stark, genau wie du das jetzt auch sagst, eine Musik, die körperbezogen ist, die auch dahingehend körperbezogen ist, dass durch neue Techniken, Fotografie, Fernsehen und so weiter, auch die Verbreitung der Langspielplatte und die Cover-Ästhetik zum Beispiel, es möglich wird, mit neuen Körperbildern, also auch in Illustrierten im Übrigen, mit neuen Körperbildern zu arbeiten und sich darüber zu präsentieren. Das könnte man jetzt auch umdrehen. Also das eine ist, dass es da so einen Lustbezug gibt, ein Begehren gibt und so weiter. Das könnte man aber auch umdrehen und könnte erstmal sagen, die Kulturindustrie war auf das, was jetzt mit Körperlichkeit oder auch mit überhaupt einem Lustbezug und 68 verbunden wird, darauf war die Kulturindustrie relativ gut vorbereitet. Also es gab sozusagen um dieses Jahr 68 herum eine breite Palette an Kulturwaren, auf die man sich dann kaprizieren konnte, wenn es irgendwie darum geht, den Körper neu zu inszenieren. Jetzt kann man ja sehen, dass so Rock'n'Roll eigentlich zuerst eher von proletarischen Jugendlichen rezipiert wurde. 1968 ist dann in ganz vielen Ländern erstmal eine studentische Bewegung. Inwiefern kommt da was zusammen? Inwiefern geht da was ineinander über? Oder ist es was anderes, was mit dieser Bewegung 68 dann popkulturell passiert? Ich muss noch eine Sache sagen dazu, dass der Rock'n'Roll oder man darf auch nie den Soul vergessen, dass das Musikformen sind, die eher aus proletarischen Milieu, proletarischen Jugendlichen rezipiert wurden. Es ist ja grundsätzlich so, dass nach 45, nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach Auschwitz kann man dazu sagen, die Jugendlichen erstmal scheinbar als Klasse für sich auftreten. Das heißt, auch wenn das zum Großteil proletarische Jugendliche sind oder Jugendliche aus dem Angestelltenmilieu, die erstmal auch deshalb in Erscheinung treten, weil Lehrlingszeiten sich zum Beispiel verlängern, Lehrgeld da ist und so weiter. Das heißt, sie können auch an einem Markt teilnehmen. Die treten eben als Jugendliche auf, aber nicht primär als Proletariat auf. Das ist bei den Angestellten so ein bisschen anders. Das ist insofern wichtig, als dass man zwar soziologisch sagen kann, das sind eher Jugendliche aus dem proletarischen Milieu oder aus dem Proletariat, gleichzeitig aber, wie gesagt, die verstehen sich nicht als Proletarier, die jetzt Rock'n'Roll hören, sondern die verstehen sich eben als Rock'n'Roller oder als Leute, die Soulmusik hören und die in irgendeiner Weise das Glück in dieser neuen Welt des Überflusskapitalismus suchen. Das ist erstmal völlig berechtigt, aber das ist insofern interessant. Es gibt von Dieter Barke, der eigentlich so aus dem Pädagogikbereich kommt, ein sehr frühes Buch über Popbewegung, Popkultur, Jugendbewegung. Und das heißt Beat, die sprachlose Opposition. Das ist insofern interessant, weil man am Anfang ja gar nicht wusste, was wollen diese Jugendlichen, die da nach Rock'n'Roll tanzen, die Soulmusik hören, die eventuell auch Bestuhlungen in Konzerthallen auseinandernehmen, weil sie mit irgendwas nicht zufrieden sind. Was wollen die eigentlich gesellschaftlich? Und das wusste man nicht. Und man dachte eher, das ist so die einzige Möglichkeit, dass die überhaupt sich äußern können und eine Musik haben, wo es eigentlich eher um, was weiß ich, Liebesbeziehungen geht und was auch immer. Jetzt kann man die These aufstellen und sagen, durch die eher studentisch geprägte 68er-Bewegung sind die politisiert worden. Ich glaube, das stimmt aber nicht ganz. Also nicht in dem Sinne, dass quasi die Studenten da eine Politisierung mitgebracht haben, sondern die Themen verschieben sich. Also man merkt Mitte der 60er, dass das auch in einer Welt, wo der Vietnamkrieg da ist, wo auch zunehmend soziale Probleme, gerade im Bereich der sogenannten Ghettos in den Vereinigten Staaten, wo die Militärregierung kommt, Brasilien geht 64 los, Argentinien und so weiter, das folgt alles später, in Griechenland ist Militärregierung, dass das weltpolitische Verhältnisse sind, die nur scheinhaft mit dieser Pop-Warn-Gesellschaft aufrecht zu erhalten sind. Und darauf reagieren dann auch verschiedene popkulturelle, was weiß ich, Musikgruppen und so weiter, Veranstaltungen. Also das geht dann bis hin zu Woodstock natürlich, ne, als so ein Festival für Frieden und so weiter. Da ist, glaube ich, die Verbindung zwischen dem Politischen und dem Kulturellen erstmal aus der Perspektive der Politik eher oberflächlich. Aber im Bewusstsein der einzelnen Konsumenten, glaube ich, stabilisiert das sowas wie ein soziales Interesse. Glaube ich, dass man sich darauf einigen kann, dass, ich glaube, auch in allen Berichten davon gesprochen wird, dass 68 jetzt durchaus auch einen Aufbruch darstellt, eine kulturelle Aufbruchssituation darstellt. Weniger wird dann davon gesprochen, dass sie auch sehr schnell versandete und noch weniger warum. Worin liegt denn vielleicht dieses Warum? Weil vielleicht man sich zu schnell darauf kapriziert, in diesem kulturellen Aufbruch und Umbruch auch so etwas wie Subversion entdecken zu wollen. Das ist sicherlich da, das ist punktuell da, aber gerade weil das eben so kulturindustriell eingefasst ist, was ja erstmal nichts Schlimmes ist, sondern nur den Tatbestand beschreibt, dass wir in einer warenproduzierenden Gesellschaft leben, die auch eben vor subversiven Produkten nicht Halt macht, gerade sofern das eben kulturindustriell eingefasst ist, ist sozusagen die Sicherheit, politisch da auf der richtigen Seite zu stehen, von geringer Halbwertszeit. Also beziehungsweise ist das auch sehr einfach im Nachhinein zu sagen, ich war irgendwie dabei und damals war ich auch politisch, weil ich, was weiß ich, von Rolling Stones die Sticky Fingers im Schrank hatte und Doors gehört habe und Beatles meinetwegen auch noch gehört habe oder was auch immer. Oder auch Leute kennen, die bei Woodstock dabei waren oder ich habe den Film auch dreimal im Kino gesehen und. Also das kann man alles machen, aber die Frage ist ja, was folgt daraus für das Alltagsleben und was folgt zum Beispiel auch für das politische Bewusstsein, was nach dieser Jugendzeit kommt. Und das darf man auch nicht vergessen, dass 68 in der Folge auch mit sich gebracht hat, eine Popkultur, und da gehört der Rock'n'Roll schließlich mit dazu, da gehören auch die Zentralfiguren mit dazu, das kann man auch zum Beispiel an Elvis Presley sehen oder an anderen Stars, dass die Popkultur das möglich gemacht hat, sich in diesem subversiven Bewusstsein ein Alltagsleben, einen Lebensstil einzurichten, der gleichzeitig auf der Warenebene, auf der konsumistischen Ebene subversiv blieb, ohne dass er eigentlich in irgendeiner Weise mit den gesellschaftlichen Verhältnissen kollidierte. Da muss man dazu sagen, dass natürlich Popkultur bis weit in die 1990er immer meinte, hier geht es um Musik hauptsächlich, aber gleichzeitig Popkultur ja auch heißt, dass wir zum Beispiel die Entwicklung des Fernsehens haben, das heißt dann Ende der 60er Farbfernsehen, Video kommt dazu, die ganze Hi-Fi-Elektronik kommt dazu, schließlich Mitte der 70er Computerentwicklung und so weiter. Kino lebt Ende der 70er nochmal einen Aufschwung. Die Filme in den 60ern sind da auch nochmal interessant. Also das heißt, die kulturelle Selbstverortung des Durchschnittsmenschen der westlichen Gesellschaft, die läuft da über eine breite Angebotspalette von popkulturellen Waren. Da, glaube ich, muss man vorsichtig sein, diesen kulturellen Umbruch historisch zu verabsolutieren. Und er hat was sehr Situatives, was sehr Momenthaftes, Augenblickhaftes. Und das macht es wiederum ja auch leicht, das zu mythologisieren oder zu mystifizieren, ne, im Nachhinein. Das und das Ereignis, das dafür steht, 68. Und wenn man sich das dann anguckt, dann ist es eine sehr trostlose Welt eigentlich gewesen. Ich will da ein Beispiel geben. Das Hamburger Abendblatt, was auch damals schon so die größte regionalbürgerliche Zeitung war. Und wenn man sich die Schlagzeilen vom Abendblatt ansieht, um 68, man hat natürlich Berichte vom Vietnamkrieg, gleichzeitig laufend Hinweise auf Veranstaltungen, sowohl wie schlimm jetzt irgendwelche Studenten gerade irgendwo wieder Autos umgeschmissen haben, aber was mich sehr irritiert hat oder ich verwunderlich fand, es gibt ganz viele kleine Notizen von Veranstaltungen mit Rechtsradikalen. Also das heißt, es wäre durchaus möglich, dass in ein paar Jahren nochmal eine andere Geschichte von 68 geschrieben wird, nämlich eine, wo gewissermaßen auch eine Entwicklung von Rechtsradikalismus und Neofaschismus in der Bundesrepublik Kontinuität hat und es war ein Thema. Also es war jetzt sozusagen nicht so, dass eine politisch stumpfe Masse auf einmal überrollt wurde von diesen linken Studenten, sondern die politischen Positionierungen bis weit ins faschistische und neofaschistische Lager gehörten mit zur Tagesordnung. Wenn man sich jetzt den weiteren Verlauf der Bewegung anguckt, dann kann man ja sagen, 1968 zerfällt dann so ein bisschen. Es gibt die neuen sozialen Bewegungen, es gibt die K-Gruppen auf der anderen Seite. Und wenn man sich die musikalische Kultur von diesen Strömungen anguckt, dann kommt ja so ein bisschen das politische Liedermachen dann vor allen Dingen in Mode. Und das ist ja was sehr klassisch dann wiederum ist, vielleicht auch eher bieder daherkommt. Wie erklärst du dir diese Entwicklung oder ist das erstmal auch eine richtige Bestandsaufnahme? Ja und nein, richtige Bestandsaufnahme, weil es eben auch nur ein Moment ist. Es ist ein sehr starker Moment für eben die Selbsthistorisierung von 68 aus. Da gehören auch wichtige Figuren dazu, unbedingt. Da gehört Joan Baez dazu, da gehört vor allen Dingen Bob Dylan dazu, da gehört eine bestimmte Tradition des American Folk Songs dazu, der auch nochmal eine ganz andere politische Dynamik hatte als das, was jetzt zum Beispiel in der Bundesrepublik da war oder was auch in der DDR da war. Also da gibt es so eine ähnliche Tradition, auch mit großartigen Musikern, so Gerhard Schöne und solche Leute. Und was in der Bundesrepublik dann, was weiß ich, so bei Reinhard May und Biermann und so weiter landet, dann da ist eine große Ambivalenz drin. Und die Ambivalenz geht auch insofern ins Politische, weil diese Ambivalenz auch durchaus was Zivilisationsabgewandtes hatte. Also das heißt, eine bestimmte Tradition von politischen, progressiven Song, die wird ja nicht wirklich fortgesetzt. Ne? Also im Sinne von so Eisler, Dessau oder sowas. Also musikalisch sind diese Lieder ja insgesamt sehr einfach gehalten. Also da gibt es zwar schöne Wendungen drin und so weiter, aber das jetzt so musikalisch gesprochen ist das jetzt nicht so der große Fortschritt. Das gibt es auch. Also da gibt es Bewegungen, die dann so nach 68, auch übrigens mit direktem Brecht- und Weil-Bezug und Eisler-Bezug in Italien, Großbritannien eine große Rolle spielen. Bands wie Henry Cow oder aus Italien gibt es Macchina Macaronica, Stormy Six heißen die dann später. Aber das sind randständige Phänomene. Genauso übrigens randständige Phänomene, die aber für das, was letztendlich 68 kulturell ausmacht, finden sich ja auch sozusagen in der ästhetischen Avantgarde. Also 68 hat auch was zu tun, wenn wir über Musik reden, zum Beispiel mit John Cage. 68 hat auch was zu tun, auch wenn das ein politisch konservativer war, mit Frank Zappa und sozusagen einer experimentellen, avantgardistischen Rockmusik, die es auch gab, die es im Jazz gab, Liberation Orchestra, Sachen, die später dann Sun Ra gemacht hat und so weiter. Das gehört ja alles mit zum Gesamtphänomen, dass nachher eine Geschichtsschreibung da ist, die sagen kann, 68 war popkulturell irgendwas mit Bob Dylan und mit dem Woodstock-Festival. Das sind, glaube ich, Verengungen, wo es eben interessant ist zu sehen, was passiert da noch und was ist sozusagen mit ausschlaggebend für 68, aber ist erstmal nicht in diese Kanonisierung mit aufgenommen. Und da sind wir übrigens ganz schnell auch in vielen anderen Ländern. Da sind wir in Brasilien natürlich mit diesem Schlagerfestival, die Ende der 60er zu großen Skandalen geführt haben. Da ist man aber auch bei Musikformen verschiedenster afrikanischer Länder, wo der Soul entdeckt wird oder noch mal eine ganz andere Dynamik von Rock'n'Roll in dortiger populärer Musik zu finden ist. Man ist aber ebenso in Asien, man ist in Indien, wenn man sich da die Raga-Musik anhört und so weiter. Also da gibt es ein großes Spektrum. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du eigentlich in die Schule gegangen bist und dort Lehrer waren, die eigentlich alle 68er waren oder einen 68er-Bezug hatten. Ich kann mir das vorstellen, als ob das eine ganz schwierige Situation ist, wenn du Leute hast, die sozusagen die anti-autoritäre Revolte schon durchgemacht haben und dann rebellierst du vielleicht gegen eine Autorität und dann kennen die das alles schon und meinen, das sofort einordnen zu können und versuchen, das so halt irgendwie aufzufangen. Da kann ich mir vorstellen, da kriegt man eigentlich einen Hass auf die 68er und könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht Punk eine Reaktion darauf gewesen ist. Also Punk, auch da nochmal mit der speziellen Logik, was hieß Punk in der Bundesrepublik, beziehungsweise bei uns dann in Hamburg-Rahlstedt. Punk war in dieser Form durchaus auch Träger von so einem Hass, der nicht immer politisch korrekt war. Also das heißt, überall nur langhaarige Kiffer, Kiffer, Kiffer. Und eben das Beschweren über die 68er langhaarigen Lehrerinnen und Lehrer, das gehörte dazu, aber nicht wirklich so, dass man sagen konnte, okay, man reflektiert jetzt nochmal diesen Anti-Autoritarismus, mit dem 68 wirklich aufgetreten ist. Also das war alles sehr stumpf, möchte ich sagen. Ich muss gleichzeitig sagen, wenn ich da so von 68ern Lehrern rede, das waren natürlich längst nicht alle, es waren aber einige, die gleichzeitig auch neue Themen mitbrachten aus den 70ern, bei denen man sich sofort einigen konnte, dass man mit denen sozusagen auf dieselben Demos geht. Und diese Themen sind hauptsächlich, was Hamburg angeht, die Anti-AKW-Bewegung. Also Brockdorf und dann gab es die Freie Republik Wendland und so weiter. Also das war eine Schnittstelle. Es gab einige Lehrerinnen und Lehrer, die gewissermaßen 68 sozialisiert waren, politisch, die aber aus dem DKP-Spektrum kamen oder andere auch, die eine K-Gruppen-Vergangenheit hatten. Also da gab es dann auf einmal Anschlüsse, wenn man sich sozusagen nach dieser Kritik, ihr seid auch Lehrer und langhaarig und das wollen wir nicht, wenn man sich nach der Kritik wieder versucht hat, mit denen auf ein politisches Programm zu einigen, dann gab es Berührungspunkte mit ähnlichen Institutionen. Ich möchte nicht sagen, dass ich damit bei war. Ich will nur auf was sehr Interessantes hinweisen, was 10 Jahre nach 68 ist. Jugendfestivals, also das, was heutzutage so irgendwo zwischen Wacken und weiß nicht wo so als der große Festivalsommer gefeiert wird. Wie sah das eigentlich in der Zeit ab 78 aus? Und zwar eines der größten Festivals war das Festival der Jugend von der SDAJ. Und das zog sich so ein bisschen in die 80er Jahre noch rein, aber das war sozusagen die Anlaufstelle. Also wer in den 80ern, Anfang der 80er auf Sommerkonzerte gehen wollte, der ist zu diesem SJ-Festival gefahren. Und das sind auch Dinge, die man nicht vergessen darf, wenn man gerade auch die popkulturelle Geschichte und politische Geschichte von 68 erzählt und die immer mitbedenkt, die biografische Entwicklung der Akteure, die angeblich für 68 stehen. Hast du vorhin schon gesagt, dass einer der Gründe, sich mit 68 zu beschäftigen, das Jahr 2018 ist, in dem wir uns heute befinden, ein Jahr, wo sowas wie Subkultur oder Subversion längst vermarktet wird, gerade als Differenz vermarktet wird im Pop. Zum Beispiel auch bei einem Band, der vor kurzem rausgegeben wurde, das Ende des Subversionsmodells. Georg Sissin hat vor kurzem auch gefragt, ob Pop an seinem Ende angelangt ist. Wo aber zum Beispiel auch in dem Band gesagt wurde, naja, die 68er oder das Jahr 68 kann man schon so als eine Art Zäsur stellen, weil linke Politik oder Realpolitik zunehmend durch eine Symbolpolitik auf so einer Pop-Ebene abgelöst wird. Dass man also sprechen kann von einem Moment vor 68 und nach 68, weil einfach so eine Zuständigkeit für Politik in dem Musikbereich, in dem Popbereich, in die Kunst abgeschoben wird. Würdest du da mitgehen? Vielleicht nicht als Stichjahr 68 genannt, sondern da kann man eher ab 64 zählen. Also die Bücher gab es ja ab 1966 und 67 und so weiter. Da gehe ich unbedingt mit, vielleicht so ein bisschen auf eine These gebracht, die jetzt auch nicht neu ist. Wissen wir ja, Walter Benjamin 1936, Ästhetisierung der Politik. Das passiert jetzt gewissermaßen unter demokratischen Bedingungen, nämlich dass jetzt eine Verbindung stattfindet zwischen einer wahren Ästhetik und Politik. Die Politik wird zum Thema gemacht in Kulturwahn, in Popkulturwahn auf plakative Weise und vor allen Dingen auf spektakuläre Weise. Also es geht auch um eine Bilderordnung, es geht um eine Symbolordnung und das bringt was sehr Merkwürdiges oder Ambivalentes mit sich, nämlich dass zum einen eben eine politische und auch durchaus subversive Kritik gestärkt wird. Ja, also das, was weiß ich, also Kritik am Vietnamkrieg ist Thema des Rock'n'Roll in den 60er Jahren und 70er Jahren und das geht bis in die 80er Jahre. Das ist Thema im Film, das ist auch Thema im Fernsehen und in den Illustrierten und so weiter. Und gleichzeitig schwächt diese spektakuläre Ordnung eigentlich die Radikalität dieser Kritik. Also es ist perfide, ja. Also ich kann einerseits sagen, okay, die Menschen sind gegen den Vietnamkrieg, die hören alle dieselbe Musik oder ähnliche Musik, wo es gegen den Vietnamkrieg geht. Und gleichzeitig in dem Maße, wie sie diese Musik hören, sind sie quasi freigestellt davon, auch effektiv etwas gegen diese Zustände zu machen. Also das ist eine sehr ambivalente Sache, wofür tatsächlich nach meiner Ansicht, also da stimme ich vollkommen zu, die 60er Jahre paradigmatisch sind, dass da ein Wandel stattfindet, also eine Ästhetisierung der Politik. Das erste Mal wird Politik gewissermaßen zum symbolischen Vorrat der kulturindustriellen Warenproduktion. 1968 selber war nicht nur ein Ereignis, das auch auf popkultureller Ebene stattgefunden hat, sondern heute wird dieses Ereignis selber auch wieder popkulturell verarbeitet. Könnte man sagen, dass es eine nachträgliche popkulturelle Ikonisierung von 1968 selber nochmal gibt? Die gibt es. Die gibt es natürlich auch aus einem ganz lapidaren Interesse. Also man macht bestimmte Filme, die Leute halt ins Kino holen. Und da wird eben auch versucht, an solche Themen, historischen Themen ranzugehen. Das scheint mir erstmal nicht verwerflich zu sein. Es ist gleichzeitig damit aber auch verbunden, nochmal diese Frage nach Biografien, also was passiert eigentlich mit den Akteuren, die für 68 stehen in den 70ern, in den 80ern. Ich glaube, dass diejenigen, die heute über 68 handeln, halt eher Leute sind meiner Generation, also diejenigen, die jetzt so um die 50 sind, plus minus 10 Jahre meinetwegen, und in entsprechenden Posten sitzen, innerhalb der Bildungsinstitution, innerhalb der Medien und so weiter, wo sie auch eben 68 verhandeln können. Das ist von bis, also da muss man sich angucken, wer sitzt heute in den Redaktionen der Tageszeitung und so weiter, wer schreibt über 68, wer glaubt zu wissen, was 68 war. Worauf ich hinaus will, ist, die Akteure, die 68 mitgeprägt haben und dann im Laufe der 70er, 80er, 90er Posten besetzt haben, ihre Berufe hatten als Lehrerinnen und Lehrer oder zum Beispiel auch im sich verfestigenden Medienapparat, also in den Rundfunkanstalten saßen und so weiter, die sind mittlerweile längst in Rente. Also das heißt, die haben auch nicht unbedingt ein dezidiertes Interesse, ihre eigene Biografie nochmal zum Thema zu machen, es sei denn, die ist jetzt besonders interessant. Aber es geht nicht mehr darum, dass sie quasi eine berufliche Position, die sie haben, rechtfertigen mit einem Rückgriff auf 68. Das hat insofern mit dieser Popkulturalisierung im Nachhinein zu tun, weil ich es sehr interessant finde, was folgt aus 68 auch. In den 70ern gibt es dieses große Thema, das ist ja vielleicht auch für uns so im freien Radio nicht uninteressant, dieses große Thema der Gegenöffentlichkeit. Eben auch die Frage, wie geht man mit diesen neuen Techniken um, die so irgendwo zwischen Videofernsehen und Radio und später Kabelfernsehen sind. Und es war ja für viele eine Option, eben nicht nur in die Schule zu gehen oder in Bildungsinstitutionen zu gehen, sondern auch in den journalistischen Bereich zu gehen und da quasi mit so einem 68er Geist zu agieren. Das müsste man gewissermaßen, meinetwegen auch popkulturell aufgemöbelt, aber das müsste man ja auch mal mit berücksichtigen, dass das mit zur Geschichte von 68 dazugehört. Ne? Also Leute, die durchaus versucht haben, aus 68 was beruflich zu machen, ohne dass das jetzt in irgendwelchen Kanonisierungen auftritt. Ne? Zum Beispiel Dieter Prokop, der lange Zeit im Rundfunk gearbeitet hat. Ein ganz anderer wäre Horst Königstein, vor ein paar Jahren gestorben, der 70er Jahren großartige Fernsehreportagen gemacht hat, aber auch Lieder für Udo Lindenberg geschrieben hat, also Texte geschrieben hat. Also da gibt es so einige, die man erwähnen kann. Gleichzeitig aber auch Biografien, wo es jetzt nicht so toll ist, aber schon auch interessant ist zu sehen, was machen die eigentlich? Ne? Also was für Leute machen, was weiß ich, eigentlich so Sendungen wie Großstadtrevier oder wer hat in den 80er, 90er Jahren die Songs geschrieben für irgendwelche Größen in der Popmusik. Und das glaube ich, da gibt es auch nochmal eine vielfältige Geschichte, auch mit vielen Brüchen und Ambivalenzen.